From Berlin, Improv World News. Herzlich willkommen zu Folge 44 der Improv World News, der letzten Ausgabe im Jahr 2014. Das auch noch am 14.12. mit Folge 44. Die 4 verfolgt uns heute. Uns, das bin zum einen ich und zum anderen auf der anderen Seite der Skype-Leitung Makro. Hallo Makro, grüß dich. Hallo Thomas, ja. Und wir sind quasi mit uns selbst im Doppel und deswegen sind wir dann auch 4. Oder wie soll ich das verstehen? Ja, 4-Augen-Prinzip. Ja. Mhm. Genau. 4 alle. Genau. Darum geht's. Und da wir 4 vorhaben, werden wir jetzt auch uns weiter ins Hauptthema stürzen. Hauptthema dieser Woche ist für uns Impro über die Feiertage oder in den Feiertagen, um die Feiertage herum. Und ja, wir wollten mal so ein bisschen über unsere Erfahrungen reden. Und weil, wenn man so ein bisschen in den Kalender guckt, es verändert sich doch einiges in den Feiertagen. Also die erste Feststellung, die wir gemacht haben, es fehlt an Festivals, oder? Genau. Also bis Anfang Dezember sind Festivals und dann ist so ein bisschen Pause und dann fängt es auch erst wieder später im Januar an. Das ist, glaube ich, einfach so dem geschuldet, dass niemand im Dezember Zeit hat. Ja, also ich denke, die Gruppen haben wieder richtig Zeit. Darüber werden wir sicher gleich nochmal reden. Zum anderen aber auch die Leute, die an Festivals teilnehmen. Ich finde auch, die einzige Großveranstaltung, die ich kenne, die über die Feiertage stattfindet, ist der Chaos Communication Kongress, oder? So richtig. Ja, genau, der ist seit Jahren da schon. Und der liegt natürlich dann auch genau nach Weihnachten. Da ist man, kommt man dann halt wieder von der Family und hat meistens aber irgendwie auch noch Urlaub oder so. Deswegen bietet sich das an. Und dann sind die halt bis zum 30. Dezember, also in dieser Rumschwebezeit so dazwischen. Das ist ein ganz cleverer Termin eigentlich. Die berühmte Zeit zwischen den Jahren, ne? Mhm. Ich dachte zuerst immer, das wäre so ein blöder Ausdruck zu sagen zwischen den Jahren, aber es hat ja richtig Sinn, weil es kommt aus der Zeit der Kalenderreform und die einen, die sozusagen dem neuen Kalender, dem Gregorianischen hinterher geastet sind, die hatten ja irgendwie 5 Tage später dann erst Jahreswechsel durch diese von Mond auf Sonnenkalenderumstellung und die anderen, die puristisch waren und gesagt haben, das machen wir nicht mit, die waren dann noch im alten Jahr und die anderen im neuen Jahr schon und da hatte man tatsächlich dann einen zwischen den Jahren. Mhm. Ist heute ja nicht mehr so, aber die Zeit des großen Aberglaubens, vielleicht sollte man da auch kein Impro machen, das weiß man natürlich nicht. Aber zu Impro und Aberglauben, finde ich, könnte man mal ein extra Thema machen. Das, ja, überhaupt Theater ist ja sehr aberglaubenslastig. Aber bleiben wir erstmal zwischen den Jahren, zwischen den Feiertagen. Ich finde ja, es wird relativ viel Impro vor den Feiertagen gemacht. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber die Anfrage an Weihnachtsfeiern und Shows vor den Weihnachtsfeiern oder auch Leute, die in Shows sitzen, die gerade irgendwie als Gruppe unterwegs sind, nimmt ja extrem zu, oder? Auf Mitte Dezember hin? Ja, im Grunde schon Anfang Dezember fängt so dieser Weihnachtsfeier-Wahnsinn an. Ich glaube, das hängt aber so ein bisschen davon ab, welches Publikum du als Gruppe hast, ob das in Frage kommt oder nicht. Und das ist vielleicht generell das ganze Thema zu Weihnachten und Neujahr. Das ist nicht für alle Gruppen gleichermaßen so funktioniert. Also ich denke natürlich, wir sehen das jetzt gerade, oder wir haben es jetzt in der Vorbereitung für die Gorillas gesehen, die ja ein sehr großes Feiertag und auch zwischen den Feiertage-Programm absolvieren, also gigantisch, um das mal so zu nennen. Aber ich merke das zum Beispiel bei uns, wir spielen doch relativ viel sozusagen gebuchte Gigs ab Anfang Dezember bis eben dann so kurz vor Weihnachten. Mhm. Bei den Gorillas zum Beispiel ist es ja noch was anderes. Dadurch, dass die einen sehr hohen Durchsatz ja auch an Touristen und an so Reisegruppen und sowas haben, ja, die auch zu Weihnachten gerade nochmal verstärkt kommen, plus diese Weihnachtsfeiersachen, bieten die auch nochmal so 17 oder 18 Uhr Shows an. Weil offensichtlich da ein großer Markt besteht und das gut mit so Weihnachtsfeiern zusammenspielt. Also dass es gar nicht dann diese klassische Abendgestaltung ist, sondern so ein bisschen was da Abgestimmteres. Und ich glaube, die sind im Dezember, zumindest an den Wochenenden, Freitag, Samstag, so komplett ausverkauft. Das da Karten zu kriegen geht nicht, weil einfach die Unternehmen sich da schon dann riesige Kontingente greifen. Aber auf der anderen Seite, was halt mal abgesehen sozusagen vom Markt, der da im Dezember so ein bisschen nach oben geht, ich denke für einige, also gut, wir haben jetzt mit den Flugkunden eine Show gespielt, die war an einem Sonntag dann doch relativ mau besucht, aber weiß man halt immer nicht, ne, wo es jetzt genau dran liegt. Aber Der Tatort aus der richtigen Stadt und schon bricht es zusammen am Sonntag. Ja. Aber reden wir mal über Inhalte, was ich ja auch ganz interessant finde. Weil was macht man denn sozusagen gen Feiertags, wenn die Feiertage näher rücken, verändert das die Impro-Shows oder läuft das normal weiter? Was ist so dein Eindruck? Na, also zumindest auf Facebook sehe ich relativ viele Ankündigungen zu irgendwie Weihnachtsshows, wobei ich immer nicht weiß, ob die dann thematisch tatsächlich auch abgestimmt werden oder nicht. Also wir spielen ja eine Weihnachtsgala auch. Wir haben da unser Format Geheime Bekenntnisse genommen und haben dann aber bringen das zusammen mit Schrottwichteln und dann auch noch ein bisschen verändert, sodass wir da so ein Armando-Eskett spielen, was eben für Gegenstände sich gut eignet, um uns auf der Bühne zu beschenken, zu überraschen, was eben in diesem Weihnachtskontext funktioniert. Und dann wird die Show auch, glaube ich, in so eine Richtung gehen. Ja, ich denke, also das ist natürlich so ein Thema, was immer wieder aufkommt, sind natürlich überhaupt Weihnachtsgeschichten, aber so richtige improvisierte Weihnachtsgeschichten, also wo man sich sozusagen auf diese, ja, es ist ja schon ein Genre irgendwie, ne, so Geschichten zu Weihnachten draufsetzt, sehe ich nicht, aber ich sehe eben, dass viele Leute Sondershows machen, wo es dann auch um Geschenke geht, um Gegenstände, also ein bisschen diese Welle reiten. Wir haben jetzt als Theater eine Probe. Naja. Also ich würde fast sogar noch sagen, also wir fragen ja gezielt Weihnachtsgeschichten ab als geheimes Bekenntnis. Okay. Also bei uns bekommt es genau diesen Fokus. Aber es mag sein, dass es eben, weil unser Format das eben einfach bietet, wir das benutzen. Ja, die Frage ist eben auch, ob man sozusagen nicht da auch nochmal sozusagen eine Schwelle überreizt, die eh schon ganz schön ausgereizt ist, weil man braucht sich ja bloß mal umgucken, also ob das Weihnachten ist, ob das der Weihnachtsmarkt ist, ob das das Radio ist oder was auch immer. Wir werden ja gerade doch sehr zugeweihnachtet. Also ich ignoriere das ja so weit es geht, aber ich merke doch, man kommt nicht drum rum so als Thema. Ich habe ja eher das Gefühl, dass diese Weihnachtsverdrossenheit wieder abnimmt. Dass also die Leute in meinem Umkreis total heiß wieder auf Weihnachtsmärkte sind und irgendwie shoppen und dieses Gestresstsein nicht mehr so stark mir zu sein scheint. Aber vielleicht ist es auch die Filterblase, die man so um sich hat. Ja, ich finde auch gerade so für mich ist der Umgang etwas entspannter geworden, aber Begeisterung ist es nicht. Also es ist jetzt keine Ablehnung, aber es ist auch keine Weihnachtsbegeisterung zu spüren. Was natürlich jetzt auch kommt, ganz klar zum Jahresende, sind natürlich die großen Rückblicke, ja, die Jahreszusammenfassungen, ob es das Fernsehen ist, was uns die Menschen 2014 schon Ende November präsentiert oder auch eine der momentan noch auf Impro basierenden Fernsehsendungen, die laufen, alles schräg. Nee, wer ist es denn? Schön schräg. Oh, jetzt habe ich es vergessen. Mit der schrägen Bühne, Sat.1. Ganz schön schräg heißt es. Ja. Die machen auch ein Weihnachtsspecial natürlich. Aber ganz gern sind eben diese Jahresrückblicke. Und ich finde, dafür ist Impro natürlich schon wieder ganz gut prädestiniert, wenn man eben mit dem Publikum in Kommunikation tritt und sagt, was waren denn Ihre Highlights sozusagen des Jahres oder was waren denn woran erinnern Sie sich, was möchten Sie aus dem Jahr gern mitnehmen? Das finde ich auch schön, weil natürlich da unsere Stärke eben zum Tragen kommt, eben genau diese Kommunikation mit dem Publikum. Ich finde auch deswegen Jahresrückblick inzwischen wieder ganz interessant, weil durch den Abstand verändert sich ja die Wahrnehmung von Events. Die hat man wenn sie auftreten, ist es ja ganz anders, aber so im Rückblick ist es dann vielleicht doch nochmal ganz spannend, was für Metaebenen dazu kommen. Was könnte man denn noch machen zum Thema Jahresende außer Rückblicke und Weihnachtsgeschichten? Da fällt mir auch nichts ein. Also, Ausblicke finde ich ja eigentlich viel spannender. Es gibt ja beim jetzt, wie schon vorhin erwähnten, Chaos Communication Kongress ja so eine Veranstaltung, wo die wildesten Hacks des Jahres genüsslich so auseinandergenommen werden und mit viel Schadenfreude präsentiert. Aber ein Hauptteil ist die Spekulation, was wird denn im nächsten Jahr gehackt an richtig großen Dingen. Und das ist tatsächlich wahnsinnig interessant. Sehr schön, das ist eine gute Idee. Vielleicht sollte man das mal kultivieren, der Jahresausblick 2015. Und wenn man das halt so bestimmten Topics, kann man da, glaube ich, viel, viel Spannendes machen. Ja, auf jeden Fall. Also das finde ich ganz gut. Und so Weihnachtsfeiergeschichten, so bezahlte Auftritte vom Adventsfeiern bei Tante Erna bis hin zur Bespaßung des Großkonzerns. Hast du da irgendwie noch Tipps und Ratschläge für, was man zu Weihnachten machen oder nicht machen sollte? Gibt so keine Socken unter den Improbaum und sowas? Ja, es geht ja da, glaube ich, dann doch mehr um inhaltsfreie Unterhaltung, wenn man es jetzt mal so sagt, wie es ist. Also ein bisschen, ich glaube immer, was für mich nicht gut funktioniert, ist so Anti-Weihnachtshaltung. Die ist ja auch verbreitet, die hat auch sicherlich Komik, aber so wenn es der Haupttenor ist, dann irgendwie fühlt sich das falsch an. Ja, würde ich auch nicht sagen, aber ich finde, ich würde deinem ersten Aspekt widersprechen, inhaltslose Unterhaltung, weil wir haben uns tatsächlich gerade erst am Freitag bei einer Veranstaltung eben doch drauf konzentriert zu sagen, wir machen eben auch Inhalt und weniger Games und versuchen halt tatsächlich ein bisschen erzählerischer zu sein mit dem, was die Leute erlebt haben und irgendwie auch größere Formen gemacht, auch ein bisschen Szenen mit mehr eben längere Sachen und weniger Games und hinterher, also es war so ein bisschen eine Mischung und für mich ganz interessant war, dass hinterher tatsächlich die Sachen gelobt worden sind und einflossen auch nochmal in die Dankesrede und so weiter, die wir in den längeren Szenen gespielt hatten, also die irgendwie im Storytelling waren, als die Sachen, die irgendwie durch die Games, die waren zwar lustig, die hatten auch eine höhere Lacherrate, aber weniger Nachhaltigkeit und das fand ich ganz faszinierend und ich glaube auch, das ist etwas, was ich aus 2014 mitnehme, ist, mehr Inhalt ist mehr schön. Ja, also ich glaube, das ist natürlich so, wenn du nur Witze machst, dann funktioniert es halt auch nicht. Sondern, aber so eine Ausgeglichenheit, also ich sage mal, so eine gewisse Leichtigkeit muss in so einer Show immer noch mitschwingen. Also dass eben die Leute da mitgehen. Also eine ganz super schwere Show wo vielleicht irgendwie das Betriebsklima reflektiert wird oder so, ist, glaube ich, für eine Weihnachtsfeier einfach nicht die Wahl. Ja, ich denke auch, was natürlich so eine Gefahr auch ist, dass wenn in so einer Weihnachtsfeier dann irgendwie derjenige, der sowieso immer ein bisschen auf dem Kicker ist, dann noch nach vorne geschoben wird und so. Also da muss man auch aufpassen, dass man bestimmte Dynamiken eben nicht über oder unterfüttert, die in so einer Firma dann eben laufen könnten. Also da gibt es schon einige Klippen, das ist richtig. Das würde ich auch gar nicht bestreiten. Ich denke aber eher, wir können eben so Sachen machen. Wir können eben sehr stark reflektierend wirken und eben Dinge einbringen, die aus dem Jahr interessant waren und so ein bisschen mit dem Publikum mehr kommunizieren. Und deswegen, ich hätte gern weniger inhaltsfreie, pure Unterhaltung, selbst auf bezahlten Firmengeeks. Wäre so mein Wunsch für Weihnachten. Ja, kann man also wünschen, kann man sich ja prinzipiell alles. Na gut, ich denke mal, haben wir das Thema erschlagen? Oder Ich finde es schon ganz gut. Also was natürlich dann jetzt so im Anschluss kommt, wir haben ja so eine Rubrik Gemischtes, da habe ich mal Uschis Erben aus Leipzig noch genommen, die einen Impro-Adventskalender gemacht haben und die jeden Tag auf YouTube ein Impro-Format erklären oder anspielen. Also so richtig erklären tun sie es nicht, also eher anspielen, oder? Also eher, ja genau, ihre, ihre Shows, so aus ihren Shows eben so Games, wie sie spielen. Hast du das Gefühl, dass es aus einer Show ist? Also für mich sieht das so auch so vor irgendwie so einem Garderobenständer aufgenommen, eher wie es ist extra dafür gefilmt. Also ich habe 2, 3 gesehen, da waren irgendwie Köpfe. Jetzt weiß ich nicht, ob die Köpfe, die Hinterköpfe, ob die sozusagen Gruppe waren oder tatsächlich Publikum. Das kann ich jetzt gar nicht sagen. Es kann durchaus sein, und vielleicht ist auch eine Mischung. Also ich habe nicht alles bisher gesehen, aber die 4, 5 Sachen, die ich gesehen habe, waren, hatte ich das Gefühl, aus Shows heraus, können aber auch sein, dass die extra dafür aufgenommen worden sind. Ich finde natürlich, der Aufwand, der da betrieben wird, ist schon, also allein sozusagen zu schneiden und vor jedem eine neue Nummer zu setzen und so weiter und das jeden Tag zu veröffentlichen, ist schon beeindruckend. Aber es ist kein, also ich habe auch keinen Adventskalender. Du merkst, ich bin tatsächlich so ein bisschen Weihnachtsabstinent. Und deswegen, ich bin nicht so am Türchen öffnen irgendwie. Ja, geht, also ich habe einen Tee-Weihnachtskalender. Ich habe also da 24 Teesorten und trinke jetzt dementsprechend jeden Tag eine Tasse Tee in einer komplett zufälligen Zusammensetzung. Das ist irgendwie anders als gewohnt und ganz hübsch. Wie heißt es so schön? Eine Tasse Tee a day keeps the doctor away oder so war das doch? Mhm. Nein. Ja. Aber vielleicht noch eins dazu, noch so einen letzten Satz. Mich würde natürlich interessieren, wenn der ein oder andere sagt, nö, wir machen zu Weihnachten oder zu den Feiertagen irgendwie andere Sachen. Die große Impro, Silvestergala oder was weiß ich. Frostimpro. Ja, zum Beispiel, genau, auf den Marktplätzen der Stadt zwischen Glühweinstand und Bratwurst. Dann würde mich das sehr interessieren. Also vielleicht gibt es auch irgendwo ein Festival, was wir nicht wissen, irgendwie das Anti-Weihnachten-Impro-Festival oder so. Also wenn ihr was wisst oder so, wir würden uns freuen über Infos, wie immer. Ja. Gut, gehen wir mal in die Nachrichten. Die Welt hat nichts zu bieten. Ja, also alle machen halt ihre Weihnachtsshows. Deswegen haben wir uns gedacht, wir featuren mal im Dachbereich einfach die kommenden Festivals. Ja. Weil, ja, da sind so Neulinge dabei, nämlich einmal das Spontanol in Oldenburg. Aber das ist nicht spontan OL, oder? Doch, das ist genau das. Nein, ja, ich meine, wie man es ausspricht. Sagt man Spontanol oder? Weil das klingt. Ich sage da Spontanol, weil da ist auch so eine Sprühflasche, das klingt irgendwie so wie ein Reiniger, finde ich großartig. Okay. Spontan OL finde ich aber auch nicht. Okay, gut. Also Spontanol. Wie einigen wir das Spontanol? Also es ist auch ein cooles, ist ja eine coole Wortschöpfung mit dem OL aus Oldenburg und so. Also finde ich toll. Findet jedenfalls im Februar statt, vom 12. bis 15. Und das erste Mal. Ja. Und dann gibt es gleich noch ein Erstling, nämlich das Impro Nova, auch so eine Zusammensetzung aus Impro und Hannover. Da ist es nämlich und das findet dann vom 20. bis 22. Februar statt, also an dem Wochenende da drauf. Aber dass sie es nicht auf dem O zusammengezogen haben, ist auch ein Wunder, ne? Improva. Impro-Uwe. Ja, Impro-Nova finde ich dann, also da ist dann wieder so noch neu mit ja. So irgendwie drin. Ganz, ganz gut. Genau. Und die kennen sich auch und arbeiten auch zusammen. Genau, ja, das ist ja jetzt mal ein bisschen so der norddeutsche Raum, der ja nicht so Impro-Festival verwöhnt ist. Ruft jetzt gerade spontan Noelle an und sagt uns, wie es heißt. Nee. Ist ja aufgegeben. Gut. Dann kommt noch ein Festival in Mainz und zwar, da sind wir schon im April. Uiuiui. Ja. Anfang und zwar April. Das Punk and Pop. Und Pomp, nicht Pop. Punk und Pop wäre vielleicht ein bisschen zu musiklastig. Mhm. Und die soll es wohl schon das dritte Jahr oder das dritte Mal geben, aber ich habe noch nie von denen gehört. Aber gut, das heißt auch immer nichts. Und die haben eben gerade ihre Workshops veröffentlicht. Also eigentlich ist das so ein bisschen der Auslöser, dass wir nochmal diese drei Festivals jetzt hier herausheben. Ja, ist ja vielleicht auch was, da sind wir wieder bei Weihnachten, natürlich auch was ist, was man sich schenken lassen kann, irgendwie. Workshop-Teilnahme. Also ganz, ganz nett. Und was man vielleicht noch zum Festival Hannover sagen sollte, sie haben, alles gut? Sie haben einen Musiker-Workshop dabei, also eine Musikerschiene. Ist vielleicht auch ganz interessant. Die haben ganz interessante Ansätze. Also Spontanol ist so, dass nur Oldenburger Gruppen dann auch die Shows spielen. Oder also, dass die immer zumindest mit dabei sind. Und in Hannover ist es ja auch so, dass da die Hannover-Gruppen sehr eng involviert sind. Das finde ich beides sehr, sehr schön. Also, dass sie ihre lokalen Gegebenheiten da auch zusammen präsentieren. Und beim Punk and Pomp finde ich ja ganz großartig, da gibt es einen Workshop zu Bühnenkampf von einer Theater- und Bühnenkampf-Choreografin, die sonst irgendwie für die Actionfilme immer die Choreografien macht. Also kein Impro-Lehrer, der das macht, sondern mal jemanden, der so das richtig hauptberuflich vom Fach macht. Diese Spezialsache, das ist bestimmt sehr spannend. Ja, ich habe mal auf hier in Berlin auf dem Impro-Cup mal bei einem Schauspiel, also Bühnenkampftrainer, der eben auch kein Impro-Mensch war, einen Workshop mitgemacht. Das war sehr, sehr spannend. Aber man muss natürlich dann so ein bisschen immer die Übersetzung auf die Improbühne kriegen, ne? Weil die natürlich ganz stark mit Einüben arbeiten und dann. Aber das ist auf jeden Fall eine große Bereicherung. Sollte man machen. Finde ich gut. Man kann nie genug wissen, ne? Wenn man zum Impro geht. Ja. So, jetzt haben wir hier auch noch den Gong. die Weihnachtsglocken. Weil die dann jetzt springen wir mal zu Berlin. Ne? Genau, wenn die Glocken schon klingeln. Ja. Es gibt verschiedene, wir haben jetzt mal hier so wahllos was rausgesucht. Nee, also nicht eigentlich alles, was so ein bisschen Weihnachtsbezug hatte, genau. Von dem wir wissen, sagen wir mal so. Sicherlich haben wir vieles vergessen. Du hast ja eine, also der Bühnenrausch bietet ja immer Überraschungsshows und am 18.12. findet eine statt und es gibt sogar noch eine zum Jahreswechsel oder kurz vor dem Jahreswechsel. Und die sind, soweit ich das jetzt im Hinterkopf habe, auch Weihnachts- bzw. Jahreswechsel fixiert. Also wer sozusagen mal mit spielen, sehen will, die sonst nicht miteinander spielen, Überraschungsshow, Bühnenrausch. Mhm. Ja, dann wie vorhin schon gesagt, die Improbanden spielen die Weihnachtsgala am 20. im Fliegenden Theater. Ja, und das Theater eine Probe. Wir spielen ja mal letzten Sonntag im Bühnenrausch auch die Tops der Woche und wir machen natürlich im Dezember, haben wir auch letztes Jahr schon gemacht, die Highlights des Jahres. Sehr schön, so ein bisschen. Alles gut? Ja, ja. Noch am Leben. Wir machen die Highlights des Jahres und gucken so ein bisschen, was war 2014 bei den Leuten, die bei uns im Publikum sind, da. Genau. Genau, und die Gorillas haben wir ja auch schon erwähnt, die sehr, sehr fleißig sind und zwischen den Jahren ganz viele Shows spielen, auch mehrere pro Tag und Abend. Da eben auch Rückblickshows im Heimathafen und diesmal aber zu Heiligabend keine Show machen. Das haben sie sonst die ganzen Jahre auch immer gemacht. Also zu Heiligabend gibt es keine Impro-Show bisher in Berlin. Skandal, ja. Skandal. Aber wenn ihr unbedingt eine wollt, also man ist ja käuflich, ne? Gut. In dem Sinne haben wir das Weihnachten jetzt auch noch völlig konsumierbar und auf Konsum getrimmt. Ja, also das ist es für uns. Im nächsten Jahr geht's weiter. Wir haben schon eine Idee, was wir in der nächsten Folge machen, aber schauen wir mal. Und wir hoffen, euch dann mit neuen Sachen überraschen zu können und auch vielleicht mit ein bisschen mehr Festival-Coverage. Mal gucken, ob wir es hinkriegen. Ich hoffe, wir konnten euch ein gutes Jahr bieten. Wir haben ja dieses Jahr auf Deutsch angefangen, das hier zu machen. Und ja, wir freuen uns immer noch über Kommentare, über Lob, Kritik und Flatterklicks, was auch immer. Und das war's von mir. Ich wünsche euch schöne Weihnachten. Erholt euch gut, guten Rutsch. Und die letzten Worte gehören natürlich dir, Marco. Ja, wir wünschen euch dann eine wundervoll improvisierte zwischen den Jahren Zeit und alles Tolles davor und danach natürlich auch. Bye, bye.